Polenflaggeneffekt ist ein Effekt von Felix Lobrecht erfunden oder entdeckt und benannt. Und zwar hat er mal behauptet, zumindest, dass er seine Wohnung streichen wollte, und zwar eine Wand in Rot. Und dann hat er angefangen abkleben und Farbe kaufen, hat sich ein schönes Rot rausgesucht, weil es gibt ja viele Rots. Und dann hat er angefangen mit Streichen und dann irgendwie dann ab der Hälfte ja keinen Bock mehr gehabt. Und dann kennst du ja das, wenn du was anfängst und dann merkst du ja, nee, eigentlich will ich das doch nicht machen. Nee, eigentlich habe ich entweder das Problem anzufangen, aber wenn ich glaube dabei bin, dann ziehe ich es auch durch eigentlich. Ja, aber wenn man dann merkt, so, ah, das ist glaube doch nicht das, was ich will, dann ist das der Polenflaggeneffekt. Ja, weil dann hast du eine halbe Wand rot. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, eine ganze Wand rot zu streichen. Das sieht doch voll scheiße aus, ja, oder? Ja, wahrscheinlich. Das macht sich auch voll aggro, oder? Weiß nicht, da passt doch nichts mehr dazu. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber rot ist eigentlich schon schön. Ja, es gibt schon schöne Rot, das stimmt schon. Aber es gibt auch richtig hässliche Rot. So. Ja. So viel zu dem Thema. Sind wir wieder. Back on the mic. Ja. Ich öffne die App des Wissens, des Podcast-Wissens. Ja. Ich habe irgendwas gestern aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe, dann vergesse ich es. Und wo ist das jetzt? Ah, scheiße, ich weiß, was ich aufgeschrieben habe. Ja, dann ist ja alles gut. Nee, das Problem ist, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir das nicht machen. Und genau das. Also nicht die Polenflaggeneffekt, sondern wo wir gerade draußen gesetzt sind. Haben wir streichen unsere Wand also nicht rot, okay. Nee, hat was mit Musik zu tun. Aber ja, haben wir uns jetzt nochmal vorbehalten. Deswegen ist es jetzt richtig unwichtig gewesen, dass ich das gesagt habe. Aber ihr könnt euch vielleicht auf was freuen. Das Problem ist, es ist ein bisschen Aufwand. Und wir wissen nicht, ob wir gerade Zeit haben für mehr Aufwand. Deswegen stellen wir es mal hinten an, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr übrig haben für den Podcast. Im Sommerloch dann. Genau, mir ist irgendwas auffallen, dass ich bei der letzten Folge, habe ich ganz zum Schluss gesagt, ja, lehnt euch zurück und hört den Podcast. Tut nicht einfach so zwischen Tür und Angel hören. Aber das sage ich so ganz zum Schluss. Da ist ja dann schon passiert. So, da habe ich gedacht, das war richtig dumm. Ja, dann kannst du ja jetzt nochmal die Leute teasern und dann... Jetzt macht es genau wieder gleich. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, vielleicht wissen sie es dann beim nächsten Mal. Dann ist es schon okay, dass ich gesagt habe. Aber in dem Moment ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es so richtig dumm war, das da zu sagen. Ja. Also, Leute, lehnt euch zurück, holt euch ein Kaltgetränk, so wie wir es machen, und dann... Genau, wenn ihr jetzt dran sitzt und ihr habt nichts zu trinken, dann habt ihr jetzt kurz Zeit, loszurennen und was zu holen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Carstenson Crusoe. Hallo Bubi. Hallo Patrick. Schnapszahlfolge. Schnapszahlfolge 77, richtig. Ja. Dann machen wir die große Schnapsfolge. Die fehlt auch noch. Ich habe das noch ganz unten auf der Liste stehen, dass wir vorhaben, als Special ein Schnaps-Experiment zu machen, so habe ich es genannt, weil es mega witzig ist, da ein Wortspiel einzubauen. Und dass wir einfach wild Alkoholika probieren. Eigentlich müssten wir das, wir haben ja festgestellt, wir haben beide Urlaub, deswegen gibt es da nochmal weitere Sommerpause. Es gibt noch ein paar Pausen jetzt bis Weihnachten hin. Dass ich schon mal so einen groben Plan habe. Okay, das war eine lange Spanne. Das ist eine lange Spanne, aber da könnten wir das machen, weil ich glaube, so unter der Woche ist schon ein bisschen hart, so ein Schnapsperiment zu starten. Ja, ich glaube, schwierig. Aber da, keine Ahnung, wenn wir das dann zur Ausnahme als Special irgendwie samstags aufnimmt oder sowas. Aber wir haben da auch keine Zeit, das ist kompliziert. Ja, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwann kommt es, vielleicht Folge 200 oder sowas. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wow. Ja, jetzt habe ich es schon mal angeteasert. Nächste Woche ist leider keine Folge. Warum? Warum? Ja, ich muss fort. Mein Arbeitsumfeld zwingt mich, ins Ausland zu reisen. Ist ganz cool, ich darf nach Irland. Bin gespannt, was da so abgeht und so. Und deswegen bin ich halt für 2 Wochen weg. Okay. Und was ist dann genau deine Tätigkeit dort? Also die Maschine, die hier jetzt quasi laufen gelassen wurde und der Kunde gesagt hat, das ist gut genug für uns, ihr könnt sie verpacken. Die haben wir verpackt, die ist jetzt dort, die Monteure sind jetzt schon da, die sind immer eine Woche früher da und stecken die wieder zusammen. Das hat so ein crazy Schraubsystem und Steckersystem, dass die einzelnen Dinger, ich glaube, die ist 20 Meter lang oder so, die Maschine. Ja. Also ich glaube, es waren 2, 3, 4 LKWs oder sowas, wo das Zeugs drauf musste. Und ja, ab nächster Woche, also das Ziel ist, diese Woche einzuschalten und dann kann ich da hin. Dann muss ich quasi da sein, dass die Maschine wieder so läuft, wie sie läuft. Also falls da noch irgendwelche Fehler auftreten oder sowas, muss man die halt beheben. Sollte hoffentlich nicht passieren. Und ansonsten ist man halt da, dass man da ist. Und wenn die Leute Fragen haben, können sie einen fragen. Okay, cool. Ja, hm. Also es ist manchmal echt unspannend, manchmal ist es chaotisch, manchmal, keine Ahnung, ist ganz okay. So, es ist so alles mit dabei. Ja, aber meistens, oder ich fand es auf meinen bisherigen Montagen so, dass es immer cool war, mit den ganzen Leuten einfach woanders zu sein. Ja. Und da einfach Sachen zu sehen und Leute auch kennenzulernen, die den ein ganz Abend, anderes Leben führen als du selber. Genau, den Abend einfach mit den Kollegen verbringen, ist sowas ganz anderes. So. Ja. Das schweißt die Gruppe nochmal richtig krass zusammen. Das ist eigentlich echt interessant. Ja. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Das ist gut. Es wäre aber zu stressig, da den ganzen Podcast Bums mitzunehmen und du hättest auch keine Möglichkeit aufzunehmen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach eine kleine Pause und dann könnt ihr euch in der Zeit einfach alte Folgen anhören. So sieht's aus. So sieht's aus. Gudi, ich habe mir sagen lassen, du warst feiern am Wochenende. Das ist die Zeit der Festle. Ja. Und das zwar mal wieder eins. Ja, irgendwie haben wir es immer vom Saufen, ne? Ja, ist doch okay. Ja, großes Sauf-Podcast. Ich habe die Kategorien bei Spotify angeguckt, da stand drauf Comedy, Games und Hobbys. Und Hobbys so. Und nein, ich rede nur über Saufen und ab und zu über Musik. Ja, schon ein bisschen ein Hobby, weil auf Festle gehen ist ja quasi ein Hobby in den Dörfern hier in der Gegend, weil es gibt viele Feste. Zum einen war letztes Wochenende das Straßenfest und dann das kommende ist das Wiesenfest. Aber nee, das Wochenende, wo vergangen ist, war nicht das Straßenfest, sondern es war das Open Air. Ja. Ein Open Air in Althütte. Für die, die es nicht kennen, der TSV Althütte, der Fußballverein, der örtliche, organisiert einmal im Jahr das Open Air und stellt dann eine einigermaßen große Bühne hin, ein paar Schrannen und eine elendslange Bar, die ist echt viel zu lang eigentlich für eine Bar. Und dann ein paar Dixies und zäunt das alles ein. Das ist alles neben dem Sportplatz in Althütte. Und auf der Bühne spielt dann der ganze Abend das Hofbräuregiment. Heißen die Hofbräuregiment oder Stuttgarter Hofbräuregiment? Nee, das ist Hofbräuregiment. Das ist wegen so Namensschutz. So. Ich glaube, die sind schon offiziell von Stuttgarter Hofbräu. Das ist schon irgendwie cool auch. Ja. Aber die haben sich ein bisschen ausgetauscht. Das habe ich auch mitbekommen. Ich weiß nicht, wie tief du da drin warst, aber es gab auch mal immer den schwarzen Bassisten oder den dunkelhäutigen Bassisten. Ja. Genau, und der ist jetzt nicht mehr da. Okay. Und mit dem hatte ich eigentlich jedes Jahr ein Selfie. Oha, mit wem hast du dann dieses Jahr ein Selfie gemacht? Mit gar niemandem. Von denen. Ja, durch wen wurde er ersetzt? Durch eine Frau? Ja. Oder durch einen Asiaten? Wäre verrückt. Also ganz ehrlich, ich sehe es gerade nicht mehr vor mir. Kann sein, dass ich das ein oder andere Kaltgetränk zu mir genommen habe. Schon über den ganzen Abend verteilt. Weil der Abend war nämlich so, wir haben eigentlich geplant gehabt, bei unserem Kumpel Chris in Althütte direkt vorzuglühen. Aber das Problem war, der hat sich mit der Seuche angesteckt. Oh, fatal. Ja, ganz schwierig. Fatal in der Festlistzeit. Ja, und dann mussten wir uns kurzfristig was anderes überlegen, wo wir denn unsere Würstle auf den Grill hauen können und uns ein Bier in die Birne hauen können. So. Ja. Und dann sind wir einfach zu meiner Freundin nach Oberweissach und haben da ein bisschen Würstle gegrillt und ein bisschen Bierchen getrunken, ein bisschen Cuba Libre getrunken und sind dann auch los. Nice. Genau. Aber das Verrückte war, wir wollten mit dem Bus hochfahren und ich habe mir extra das 9-Euro-Ticket gekauft, dass ich da mit dem Bus hochfahren kann. Und dann kam der Bus und der war so, wie sagt man, so dreiviertels voll. Alle Sitzplätze waren belegt, aber hinten durch oben konnte man schon noch stehen. Da war halt niemand, sondern die standen halt alle unten, wo es flach ist. So Busse gehen ja immer hinten ruhig ein bisschen hoch, das ist unangenehm da. Und der Busfahrer kommt an und macht so abwinkende Zeichen und stellt sich einfach hin, lässt die Leute raus, die raus wollen und macht die ganze Zeit so abwinkende Zeichen. Das hat er Krischi erzählt, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, und dann hat er uns halt einfach nicht mitgenommen. Was war los mit dem Kasper? Ich weiß auch nicht, ich glaube, der hat halt nur die Leute, die vor ihm standen, gesehen und hat halt nicht den Überblick gehabt über seinen Bus, wie voll es eigentlich ist. Puh, schwierig. Ja. Und dann musste der laufen. Nee, dann haben wir spontan andere Leute gefragt, die eh unterwegs waren, auch dorthin, und die haben uns dann auf verschiedene Autos mit hochgenommen. Oha. Ja. Hat es sogar von Timing her gepasst, oder sind die dann? Ja, 10 Minuten stand man dann an der Bushaltestelle. Mega, aber gut. Da kam dann immer mal wieder ein Auto vorbei und dann haben wir wieder ein Weg gegangen und dann wieder zwei und so. Das war witzig. Richtiges Abenteuer, bis ihr dort überhaupt seid. Ja, war verrückt. Und dann, wenn wir endlich dort waren, da haben wir noch unsere restlichen Alkoholika vernichtet und dann sind wir auch reingegangen. Okay. Genau. Ja, war auch brutal voll. Ich glaube, in der Zeitung stand, dass 2000 Leute da waren. Und dann aber so groß ist das doch gar nicht, dass da 2000 Leute hinpassen. Man, war auch ziemlich voll, aber manche sagen, es sei zu voll. Aber ich fand eigentlich genau richtig, weil der Dancefloor war immer voll und das ist ja Wichtigste. Weil wenn du da ein bisschen so alleine bist, dann fühlt man sich gleich ein bisschen unwohl. Und wenn man da im Gedränge ist, dann ist es egal. Dann ist mega geil. Ja. Ich habe gehört, ihr musstet irgendwie auch noch ewig am Eingang anstehen, obwohl alles ausverkauft war. Also es gab theoretisch gar keine Tickets. Die mussten nur die Leute kontrollieren, die eins haben und reinlassen. Aber es hat trotzdem irgendwie ewig gedauert. Ja, ewig würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube so 7-8 Minuten würde ich jetzt mal schätzen. Das ist echt nicht ewig. Ja. Da hat er ein bisschen übertrieben, der Kerl. Ja, die Schlange war lang, aber es ging dann doch relativ fix. Ja, die mussten ja jedem so ein hässliches Bändle anlegen. Ja, und dann halt bei den Minderjährigen der Ausweis kontrollieren und so, ja. Musst du deinen Ausweis zeigen? Nee. Hätte ich ihn gern gezeigt. Nee. Ich war mal da war ich 16 oder 17 auf dem Open Air und dann war ich auch mit meinen Kumpels und Freundinnen und so und wir waren halt alle 16, 17 und die haben alle Ausweis zeigen müssen und mir haben sie einfach so das 18er Bändle rangedrückt. Sehr gut. Habe ich auch gedacht, okay, alles klar. Weil die unter 18-Jährigen müssen ja vor 12 raus, genau. Schau lästig. Ja. Naja. Die Durchsäge habe ich auch nicht gehört. Und dann ging es auf dem Festle direkt weiter mit dem Konsum. Das Gute ist, dass wir ziemlich gut befreundet sind mit den Althüttenern und auf dem TSV Althütte da musste man nicht so viel zahlen, ich sag mal so. Also, ich nenne keine Namen, weil das wird vielleicht auf sie zurückverfolgt, aber wir wurden mit großen Bechern Calpirinha beliefert. Okay. David, Krischi und ich, ja. Stark. War gut, weil normalerweise waren es nur so kleine Becher, aber ich weiß nicht, wo die Person die Becher hergehabt hat. Aber es war nice, haben wir zu dritt unseren Strohhalm da rein, haben immer 3-4 Calpirinhas kurz runtergezogen und sind dann, haben uns verteilt auf der Dancefloor. Mhm. Ja. Und dann jetzt ist so das einzige Mal, wo ich war quasi nie drin auf dem offiziellen Festgelände. Ich war wenn dann nebendran und habe dann schon so alles mitbekommen, aber halt nicht die Atmosphäre da drin. Ja. Deswegen weiß ich so grob, was die für Lieder spielen. Aber wenn du schon sagst, da ist jetzt neue Bassist und keine Ahnung was, haben die dann für Mucke gemacht? Ja, die spielen immer noch so klassisch, mehr oder weniger so Schlager, auch so, wie man sich's einfach im Ding vorstellt, im Grandels Hofbräuzelt. Oh, okay. Ja, und dann aber auch so aktuelles Pop-Gedöns, aber auch so cool aufbereitet, bisschen schneller, bisschen fetziger, danziger. Ja. Hauptsache viel zum Abgehen und dann halt auch so die Schlagerklassiker, die gerade so rumgehen, gerade Laila und wie heißt denn das? Cordula Grün. Dicht im Flieger. Ja, Dicht im Flieger. Ich glaube, du bist nicht so tief drin im Schlagerbusiness. Ich bin überhaupt nicht drin, ey. Ich bin generell, was Musik angeht, höre ich so alte Musik, die ich kenne. Davon gibt es halt mittlerweile viel so. Und bei den neuen höre ich so einzelne Lieder und finde die dann gut. Und alles andere höre ich einfach nicht. Ja, nee, das Geile am Hofbräuregiment ist, die sind quasi eine Band als DJ, weil die spielen immer so 3, 4, 5 Lieder in Folge, aber nur halt kurze Ausschnitte, so 1 Minute, 1 Minute 30, je nach Lied halt. Und dann geht es direkt in das nächste Lied über mit einem Clean Cut oder wie auch immer. Und das ist einfach mega geil, weil du dich jedes Mal drüber freust, ja, jetzt das nächste Lied und super, mega. Ja, manche Lieder sind schon auch geil, aber dann merkt man ja, die ziehen sich schon ganz schön und dann stelle ich mir das auch richtig geil vor. Aber du sagst mit Clean Cut oder mit einem Übergang? Ja, je nachdem, ab und zu gibt es dann halt, ja, manchmal, ja, manchmal ist dann auch wie im Konzert, dass einfach das Lied vorbei ist und der schwätzt geschwind irgendwas und dann geht's halt weiter. Und dann haben sie immer noch so ein Jingle-Dings, haben sie das immer noch? Ja, klar. Heute ist ein schöner Tag. Schön Stuttgarter Hofbräu. Stuttgarter Hofbräu. Ja. Das Leben gern ein Stuttgarter. Ole, ole, ole. Das kommt auch noch. Ja, klar. Das habe ich nicht geklappt. Ja, und dann die Krüge hoch. Die Krüge hoch. Aber es sind gar keine Krüge, es sind Plastikbecher. Egal. Mit dem TSV Antille-Logo drauf, das abgerissen werden muss wegen Ehre. Das hat draufgeklebt, ja. Nicht draufgedruckt. Okay. Stark. Da muss man sich beherrschen. Aber Althütte, die machen das schon richtig gut. Auch die Bar, da kommt man auch immer relativ zügig dran, da arbeiten genug Leute und ja, kann ich mich nicht beschweren. Ich finde, Open Air ist immer eine richtig gute Party. Ja, ich glaube, ich muss da mal hin. Mhm. Naja. Echtes, ja. Ich habe meine Zeit anderswertig verbracht. Okay. Weil ich musste den Kühlschrank vom Rüdiger, also von unserem Camper, reparieren und da hatte ich gar keinen Bock drauf, aber es muss halt gemacht werden. Hast du denn das nicht schon mal gemacht? Das habe ich schon 1000 Mal gemacht und kleiner Spoiler, es funktioniert immer noch nicht. Ich kriege einen Vogel. Ich habe den jetzt komplett ausgebaut. Das Problem war, dass da der Kühlschrank ist quasi drin und alle Schränke und die ganze Arbeitsplatte ist drumherum gebaut und zum Teil geschraubt und zum Teil auch geklebt. Und dann macht man ja noch so eine Dichtung hin, also so eine Silikondichtung, dass das Wasser von der Spüle, wenn es mal nicht in die Spüle geht, dass es dann nicht hinten runterrutscht und so. Deswegen war das Wegbauen schon eine richtig große Aktion. Ich habe morgens schon zu Bibi gesagt, ich habe gar keinen Bock auf den Scheißtrick. Und ich wusste auch, ich stand davor, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Das war so, wenn du es nicht zusammengebaut hast, und es so richtig vercheckt ist, weil ich halt nicht, wie es auseinanderbekommst. Dann müsste ich so 1000 Mal gucken und dann, ja, dann müsste es wohl das sein und das sein. Und so richtig rumprobiert und jetzt müssen wir da den Kleber abzubbeln und so. Und dann habe ich ihn halt irgendwann mal ausgewählt. Ich war auch schon happy, dass ich den rausbekommen habe. Das war wirklich, das war ein richtig gutes Gefühl dann wieder. Davor alles so richtig stressig und nicht mal gewusst, ob man überhaupt bis zum Schluss kommt, um das auszubauen. Hätte ja auch sein können, ich denke, das ist der richtige Weg und nachher muss man es ganz anders machen und dann hätte man alles umsonst gemacht. War nicht so, ich habe es dann noch hinbekommen, war ein gutes Gefühl. Und dann hat das Internet gesagt, man muss ihn auf den Kopf drehen für 3 Stunden, dann ein bisschen schütteln, dann wieder richtig rumdrehen und nach 3 Stunden wieder auf den Kopf für 3 Stunden und das gleiche nochmal und dann geht er wieder. Aber warum? Oh, das ist eine gute Frage. Okay. Ich hab mir mehrere YouTube-Videos und Wikipedia-Beschreibungen von der Funktionsweise eines Absorber-Kühlschranks durchgelesen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich es bis jetzt zu 100% kapiert habe, was da abgeht. Das ist so vercheckt, okay, wow. Sich irgendwie, man erhitzt was, das macht man ja beim richtigen Kühlschrank auch, da wird es ja auch hinten warm. Dann ist da so ein Kreislauf, der ist geschlossen, da ist Ammoniak und Wasser drin und dann wird es heiß, dann kondensiert es. Und spaltet sich auf, kondensiert und dann findet irgendein Wärmeaustausch statt, der sich nicht checkt. Also irgendwie ja. Wie haben sie es gesagt, dass Wärme entzogen wird oder keine Ahnung. Ja, weißt du, wie das heißt? Das ist ein Wärmetauscher. Weiß auch nicht, wie das funktioniert. Guck, das ist nämlich das Einzige, wo ich sage, das check ich nicht. Und dann läuft der Wumms halt wieder zusammen und anscheinend das Problem, da wo es sich aufspaltet, das Ammoniak kann kristallisieren und ohne, dann fehlt es ja quasi in der Mische da unten drin. Und du kannst doch nicht nachfüllen, weil es geschlossen ist. Und deswegen, wenn du es auf den Kopf drehst, tut die Flüssigkeit die Kristalle wieder flüssig machen durch Schütteln. Also durch die Bewegung geht es dann auch besser. Und dann soll alles wieder funktionieren. Aber erst haben wir gedacht, ja, ist geil, bildet sich wieder Eis und so. Und dann haben wir wieder alles zusammengebaut, probiert mit Gas anstatt mit Strom. Und dann hat auf einmal gar nichts mehr getan. Und jetzt tut das andere auch nicht mehr. Also jetzt muss ich quasi mir neue Gedanken machen. Oh. Glaubst du nicht, dass ein neuer Kühlschrank die bessere Lösung wäre? Habe ich mir auch überlegt. Das Problem ist, der Kühlschrank, den wir jetzt haben, der ist so genau da reingeschustert. Wenn ich einen neuen kaufe, dann wird der ganz garantiert da nicht reinpassen. Und dann habe ich halt auch nicht unbedingt wenig Aufwand da damit. Ah, das kann man noch ausmessen. Nee, es ist so, der Typ hat es quasi selber sich so ausgedacht und hat dann Aussparung gemacht, ganz genau zu den Füßle von dem Kühlschrank. Ja. Weißt du, wenn jetzt 1 Zentimeter neben sind, musst halt alles irgendwie neu aussparen und kannst die Arbeitsplatte passt von der Höhe nicht und so. Kann man nicht den Baugleichen irgendwie kaufen? Ja, ich glaube neu wahrscheinlich nicht. Ja. Aber okay. Müsste ich auch mal gucken. Also das ist halt auch das Ding, die ist nicht ganz billig, wenn du dir dann kurz mal Nachmittag, also jetzt würde ich behaupten, kriegst du es ziemlich schnell wieder zerlegt, das Ding. Und muss ich vermutlich auch machen. Wenn du dir Zeit nimmst, dann könntest du halt nochmal irgendwelche Sachen probieren und so, aber die Zeit muss man halt haben, wenn dann halt alle Wochenenden voll sind mit irgendeinem Quatsch und man dann aufs Stuttgarter Hofbräuregiment verzichten muss, dann ist es halt ein bisschen traurig, wenn man derzeit seinen Kühlschrank ausgebaut hat. Aber ja, so ist es halt mal. Wärst du gern gegangen? Ich wäre, glaube ich, schon gern gegangen, ja. Wäre auch gegangen irgendwie, aber dann wäre es schon hart stressig gewesen. Glaube ich dir. Ja, dann haben wir jetzt von unserem Wochenende erzählt. Aber während des Wochenendes haben wir ja auch andere Sachen gemacht. Ja. Wie Musik hören. Ich habe Musik gehört. Ich habe auch Musik gehört. Wollen wir da mal clean überleiten? Starten wir mal rein. Ja, es war wieder soweit. Musikkategorie, neues Album. Eigentlich haben wir das doch auch falsch gemacht. Eigentlich ist ja jetzt schon die zweite Woche vom Monat. Ja, wir machen es, glaube ich, irgendwie immer falsch. Immer anders. Aber ich glaube, es war okay, wie es war. Ja. Aber die gute Nachricht war, ich glaube, es war am Samstag. Also wir hatten genau das am Samstag ja die Story gemacht. Und dann habe ich morgens das Handy in die Hand genommen. Ich weiß nicht mehr, ob das samstags oder sonntags war. Und dann haben wir festgestellt, dass der Grim 104 einfach unsere Story geliked hat. Das war brutal. So richtig gut. Und was hat er noch geschrieben? Sweet, Dankeschön. Sweet, Dankeschön. Genau, also er hat sich echt gefreut. Ich habe gesehen, der hatte auch ein paar, also viele Leute haben die Schallplatte gekauft, haben das fotografiert im Status, dann hat das gerepostet und so. Ja. War ganz geil. Und dann haben wir überlegt, dass wir ihm erklären, dass wir das anhören und in der Folge drauf besprechen, so mehr oder weniger. Und dann hat er nochmal, glaube ich, irgendwas geschrieben. Ja. Fand er auch cool, die Idee irgendwie. Ja, ich schaue es, glaube ich, einfach nochmal geschwind durch, was er denn genau gemacht hat. Genau, wir haben uns das Album Imperium von Grim 104 angehört. Einer vom zugezogenen Maskulinum, Maskulinum, Rap-Duo. Macht aber schon seit ein paar Jahren und ich weiß gar nicht genau, er hat glaube ich 2 Alben davor gemacht, die so was ganz anderes sind anscheinend. Ich habe es nicht angehört, aber ich habe mich ein bisschen zu dem Album eingelesen. Und was hat er geschrieben gehabt? Er hat es nur geliked. Er hat es nur geliked. Okay. Ja, können wir ihn ja nochmal verlinken und nochmal was schreiben. Das war der Lifehack. Vielleicht geht da was, vielleicht postet er ja was. Ja, immerhin haben wir jetzt schon 2 Interpreten auf der Reaction-Liste, einmal der DJ Kaido und der Grim 104. Also ich glaube, wir sind in 2-3 Wochen Fame. Fame, ja. Also gar kein Problem an der Stelle. Ja, dann müssen wir jetzt also erstmal schauen, wie das Album so war. Ich würde mal geschwind klassischerweise auf das Cover eingehen, wie ich es immer mache. Das ist sehr gut. Und zwar ist das Cover so, im oberen Teil sieht man Wolken, die rot angestrahlt werden, weil es geht die Sonne gerade unter. Auf dem Albumcover und man sieht dann den dunkelroten Verlauf des Sonnenuntergangs und im unteren Drittel fangen dann ein paar Straßenlaternen an zu leuchten und man sieht das Imperium VHS DVD Lädle. Das ist quasi, das sieht man, wie soll man sagen, sieht aus wie so eine amerikanische am Highway gelegene, wie heißt denn das, Videothek. Ich weiß gar nicht, ob es amerikanisch ist. Ich würde behaupten, es könnte auch eine deutsche Videothek sein. Ja, könnte auch so sein. Aber so stelle ich mir so die Läden vor, die da so am Straßenrand sind. Steht da nicht sogar auf Deutsch was drauf? DVD und VHS. Achso, ja, da Getränke, Snacks und sowas steht da. Ich glaube, es ist ein bisschen deutsch. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall sieht man dann das Imperium-Schriftzug, daneben das DVD-Logo mit der DVD-Disc drunter, das sieht man auch. Und dann die VHS, das VHS-Logo. Und unterhalb sieht man dann den Ladeneingang, wo dann mehrere Abteile sind mit DVDs und Getränke, DVDs, Snacks, Tabak, alles Mögliche. Da ist dann die Ware verteilt und der Blickwinkel ist frontal drauf. Und ja, es sieht aus, als wäre es an der Straße gelegen. Ja. Generell sehr schön. Wie findest du es? Ich finde es auch sehr gut. Ja. Ich habe sogar die Überlegung, ob das vielleicht so ein bisschen dem Inhalt entsprechend vom Album so ein bisschen so Weltuntergangsstimmung sein könnte. Weil im Endeffekt geht es ja ein bisschen um so ein bisschen 90er-Vibes und so weiter. Und da zu merken, dass es halt nicht mehr so ist, wie es damals war. Und quasi, dass dieses Imperium, was cool war, jeder hat es gefeiert, jeder fand Videokassetten cool und so, ist halt untergegangen und keine Ahnung. Ja. Ich denke so ein bisschen dran zurück. Ja, passt auf jeden Fall stimmig, würde ich sagen. Stimmig. Sehr stimmiges Albumcover. Ja. Genau. Ich wollte auf jeden Fall noch was zu sagen. Und zwar, wie fandst du generell die Beats, wo er drauf gerappt hat? Sehr gut. Alter, das die fand ich überragend. Die fand ich auch sehr abwechslungsreich. Ja. Das ist selten. Ich habe es genauso aufgeschrieben. Beats, mega nice, sehr abwechslungsreich. Aber dann kommt das große Aber. Mich hat ein Beat gestört, vielleicht dich auch. Gleich beim ersten Lied, Abracadabra. Ja. Ist ja so eine komische, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so eine Drum oder sowas, so keine Ahnung, die so ein bisschen Offbeat trommelt und das, das fand ich ein bisschen komisch. Also ich muss jetzt sagen, ich finde Abracadabra hat den besten Beat von allen Beats. Und zwar, das ist mir auch das Einzige, was mich gestört hat, aber was ich brutal gefeiert habe, ist, dass bei dem ganz normalen, ich glaube in der ganz normalen Hook, sind so ganz viele Samples drin, so ein bisschen Lo-Fi-mäßig, aber trotzdem knallt es halt brutal. Und das feiere ich, wenn ein Schlagzeug, weil es ist brutal aufwendig, die ganzen Schnipsel da reinzumachen oder das halt so zu programmieren, dass die Schnipsel alle ertönen und so, macht den Sound immer brutal fett. Und dieses Off-Ding fand ich auch beim ersten Mal richtig störend, aber ich glaube, ich habe mittlerweile das Album bestimmt 10, 15 Mal durchgehört oder sowas und dann finde ich sogar geil irgendwie, keine Ahnung. Hat sich dann so ergeben, ich habe das ganz am Anfang aufgeschrieben, genau, aber ich muss dir zustimmen, ich glaube, das ist das Album, wo ich am meisten gehört habe von unseren Alben. Nice. Ja. Ja. Genau. Ich habe noch ein paar lustige Fun Facts. Du hast Fun Facts? Nee, ich habe einen lustigen Fun Fact. Okay. Und zwar, vielleicht ist dir selber auch aufgefallen, aber in normalen Liedern ist ja meistens der Songtitel im Refrain vorhanden. Ja. Ja. Und in dem Album findet der Songtitel nur in drei Songs im Refrain statt. Und zwar bei Ü30 Männer im Club, Imperium und Abracadabra. Oder liege ich da falsch? Ich weiß, dass bei Das Versprechen kommt es ganz zum Schluss ganz am auf jeden Ende. Fall. Dann sind das meine Versprechen. Numb sagte, glaube ich, immer im Part. Das sagt er einmal. Nee, ich glaube, sagt es öfters. Ich glaube, es ist dann ich habe es nur einmal gehört. Und Bam Margera sagt auch noch, wo er die Leute auflistet von hier. Von die Amis. Ja, Kick-Ass. Jack-Ass. Ja, stark. Das war so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Das ist mir nicht aufgefallen. Doch, mir ist zum Beispiel bei dem zweiten Lied aufgefallen, weil er, glaube ich, er sagt in einem 99er Honda oder so, ich glaube, sagt Legend. Honda, gar Legend. Nicht. Sagt doch. Legend. Ja, aber auf jeden Fall, das sagt das andersrum, das ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, ja, okay, das Lied heißt aber so rum. Aber fand ich okay. Habe ich nicht gestört. Gab es ein Lied, was dich gestört hat? Ja. Okay. Ich weiß es, aber ja, es gab ein Lied, das ich meistens dann doch übersprungen habe. Und okay, das war gerade eben Honda Legend 99. Okay. Ja, fand ich nicht so geil. Ich fand am Anfang bei Honda Legend diesen Part, wo er beschreibt, welcher, also es geht so ein bisschen um, außer das ist, glaube ich, das mit den größten 90er-Vibes, ja, das Lied, wo er so auch erzählt, dass er von der Schule heimkommt, dann haben sie MTV geglotzt und dann hat sich jeder vorgestellt, wie er berühmt wird, wenn er auch so Jackass-Action machen würde und so. Und du bist der, weil du bist dick und du bist der und so. Und hoffentlich bin ich nicht der, weil der traut sich nichts und so. Das ist eigentlich ganz cool. Aber wie das gereimt ist an der Stelle, wirkt so ein bisschen nicht so geil wie bei den anderen Liedern. Ja. Deswegen hat es mich, glaube ich, ein bisschen gestört, aber das ist, glaube ich, nur in dem ersten Part so und die anderen Parts finde ich aber Hammer. Deswegen fand ich es dann auch irgendwann so gut, dass ich sogar ein Herzchen vergeben habe. Welches sind die Lieder mit den meisten Herzen bei Apple Music? Abracadabra, dann Bam Margera, Numb und Das Versprechen. Ja. Ich verstehe die Auflistung bei Spotify nicht. Und zwar gibt es ja da die Beliebtheitsskala. Ach so, das waren jetzt meine. Okay, wow. Hier ist Bam Margera, Numb, Abracadabra, Honda Legend, Come and See, Wooster und Ü 30 Männer im Club und dann erst Das Versprechen. Also Das Versprechen ist als einziges anders. Okay. Nee, bei Spotify ist das ganz verrückt. Da wird ja irgendwie die Beliebtheitsskala von 1 bis 5 aufgelistet, von den beliebtesten Tracks aktuell von jedem Künstler. Und ich verstehe das nicht, wie denn ein Album, das so kurz erschienen ist, da so verschiedene Beliebtheitsskalen hat. Außer die, die wurden wahrscheinlich als Single gepostet. Und zwar ist Bam Margera das beliebteste, dann Numb, dann Das Versprechen, dann Abracadabra und dann Honda Legend. 99. Oha, da ist Das Versprechen weiter vorne. Ja. Interessant. Auf der 3. Aber Numb hat 200.097 Angehörte oder Streams. Und dann kommt Bam Margera mit 64.000 und dann geht es so in die 20.000er Region. Ein bisschen drunter. Okay. Das hat, also Numb ist irgendwie ganz weit vorne. Numb, ja, wegen El Guni wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe dir extra zwei nice El Guni-Tracks geschickt, die hast du nicht angehört. Da sind die Beats auch Hammer. Was waren das für zwei? Ich glaube, muss ich kurz gucken, weil die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch auch Numb gut gefallen hat, hört euch auf jeden Fall von El Guni Heilig an. Und Allein gegen alle. Das sind zwei Tracks, die sind, glaube ich, so, dass sie auch Leuten, die nicht so krass in so Cloud-Rap und sowas drin sind, dass sie den Leuten gefallen. Genau, zurück zum Album aber. Ja. Wie fandst du die Stimme vom Grimmi? Ich habe sie gekannt und ich hatte auch ein bisschen Angst davor, weil wenn ich, also ich habe davor eins von den zugezogen maskulinen Alben, wo ich dir auch gezeigt habe, gehört und da ist es so, wenn ich das ganze Album durchhören will, fand ich es ein bisschen anstrengend, weil es halt so krass aggressiv ist und so durchgehend einfach zu krass ballert irgendwie und dann ist es ein bisschen anstrengend deswegen und da ist mir auch seine Stimme so aufgefallen, dass ich mich manchmal dran gestört habe, manchmal fand ich es geil, weil es so emotionsgeladen ist, also für die Leute, die sich jetzt nicht angehört haben, wenn er rappt, hat er manchmal so eine ruhige, normale Stimme. Und meistens in den Parts überschlägt sich so die Stimme. Dann würde ich so, wie erklärt denn das? Würde ich sie hoch und die bricht dann irgendwie so ab. Das, also es ist ja auch brutal interessant. Also irgendwann findet man genau die Stellen geil, wo das mit der Stimme halt irgendwie passiert. Also es ist halt so was Einzigartiges, wo man ihn auch deswegen unter vielen Rappern raushören würde, ja, wenn er irgendeinen Part wo macht. Ja. Das ist auch geil irgendwie. Hat mich ein bisschen erinnert, habe ich auch, glaube ich, schon gesagt zu dir, dass mich ein bisschen an, ich glaube, es war Nico KIZ erinnert hat. Ja, ich glaube, ich habe dir so einen zugezogen maskulin. Nee, ich habe den Namen-Track gezeigt und hast gesagt, das ist doch einer von KIZ oder so. Ja, oder hast du vielleicht sogar so genau gesagt. Ja, genau. Also die Art und Weise, wie er ins Mikro rein singt oder ab und zu, ja, das, was du gerade beschrieben hast, ja, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber ist dann doch was ganz anderes, wenn man sich das Album mal durchhört. Also die Stimmung ist sehr markant. Und abwechslungsreich. Das auf jeden Fall auch. Und was ich auch fand, durchgehend durchs Album, was sehr abwechslungsreich ist, ist so seine Art, die Texte zu machen und die quasi in so in den richtigen Rhythmus zu verpacken. Also quasi Flow und Text, Lyrik, keine Ahnung, wie man das genau sagt. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja. Zum Beispiel dieses Kriegslied, das heißt Come and See, hat anscheinend ein richtig gutes Video, habe ich nicht geschafft anzugucken. Da beschreibt am Anfang nur quasi die Atmosphäre mit ganz vielen Worten so aneinander und gar keine richtigen Sätze, aber man kann sich es brutal gut vorstellen und das halt in so ganz kurzer Zeit irgendwie. Keine Ahnung, würdest du ein Buch lesen, würde das Buch über die ganze Seite das beschreiben, was er halt kurz so in ein paar Bars dahin rappt. So. Und das fand ich halt irgendwie geil. Ich weiß, was du meinst, ja. Sehr gut. Ja. Knatter hier am Mikro. Ja. Ja, ich würde mal, dich fragen, was ist denn dein Lieblingstrack, wenn du mich schon so gefragt hast, welches Lied ich denn so gar nicht mag. Was magst du denn so? Ich glaube, auf der 1 wäre bei mir Abracadabra. Mhm. Weil da war die Hook sehr, sehr eingängig und ich habe das Lied auch ein paar Mal von Anfang an gehört, glaube immer so bis zum 4. Lied oder so, weil ich da auch nicht ganz so viel Zeit am Stück hatte. Deswegen habe ich immer angefangen mit dem 1. Lied und das war direkt geil. Deswegen würde ich, glaube ich, das auf die 1 setzen und direkt danach würde ich, glaube ich, Numb hinwählen. Die zwei als Favorites, die anderen, wo ich auch noch geil finde, habe ich auch schon genannt. Und an letzter Stelle kommt Woostor. Mit dem Lied konnte ich nicht ganz so viel anfangen. Es war so interessant zu hören, aber die ganzen Marken sagen mir halt nichts. Und ich habe von dieser Fashion-Welt so gar keine Ahnung und habe deswegen den halben Text auch nicht gecheckt, was abgeht. Und die Hook habe ich auch nicht ganz so krass gefeiert. Ja. Deswegen auf die letzte Stufe. Aber alle anderen Lieder sind vom Inhalt her irgendwie immer was, wo man... Es ist nicht so wie bei irgendwelchen krassen Rappern, die über viel Fame und dass sie Geschlechtsverkehr mit Frauen haben und sowas. Das kommt da alles nicht vor. Es ist so ein bisschen greifbarer alles. Also die Themen so. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, gerade zum Thema Woostor. Okay. Also, was heißt bisschen? Ich wollte halt auch wissen, was sind die Marken nochmal, wenn man das dann googelt. Ja, okay, dann ergibt es doch schon alles Sinn, weil er stellt so die Billo-Marken so Billo-mäßig da und dann. Ja, er sagt ja, quasi. Das Lied von Text her hat mich ein bisschen so dran erinnert, wie von Kummer. Wie viel ist dein Outfit wert? Ja, genau. Ja. Das ist der gleiche Inhalt. Ja. Aber er sagt trotzdem auch, dass er selber feiert und irgendwie sagt ja auch seine Psychologin, dass er sich da halt irgend so ein Schutzding aufbaut. Und er weiß eigentlich genau, dass er es eigentlich nicht bräuchte, aber macht es halt trotzdem, weil er die Anerkennung will. So, und das ist eigentlich, ich glaube, da erkennt man sich selber auch ganz viel drin in solchen Sachen. Muss ja nicht mit Kleidung sein, aber manchmal kauft man sich was, weil man denkt, ja, das finde ich cool, wenn andere sehen, dass ich das habe, weil dann keine Ahnung. Ja. Ist halt irgendwas besser, wie wenn ich es nicht hätte. So. Ganz einfach. Ja, ich habe auch Lieblingslieder, aber ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Ich habe drei, die ziemlich genau auf einer Höhe sind. Okay. Und das ist einmal, wahrscheinlich sogar hat das die Nase vorne, das Versprechen. Okay. Finde ich sehr gut. Ja. Weil mir die Story auch gut gefällt und irgendwie... konnte man mit der Geschichte sehr gut sich das Bild nicht vorstellen, gerade wie seine Nachbarin, ja, wie sagt man? Häusliche Gewalt erfährt. Häusliche Gewalt untersetzt ist, ja. Genau. Dann die Ü30 Männer im Club, fand ich einfach sehr gut. Schon ein sehr gutes Lied, ja. Und natürlich Abracadabra, weil es einfach ein Banger-Track ist. Ja, nice. Ja. Ich würde sagen, dann machst du einfach genau die drei in Status rein als unsere Empfehlung fürs Album. Und dann würde ich dich noch fragen, auf unserer Carsons & Crusoe-Skala von 1 bis 1 Million, was würdest du dem Album geben? Sehr hoch. Sehr hoch. Aber das Problem ist, das als ganzes Album zu hören, ist ein bisschen stressig, weil du ja schon gesagt hast, die Stimme ist mit der Zeit ein bisschen... too much, aber nichtsdestotrotz ich glaube bei mir eine 8 vorne. Okay. Und zwar 897.315. Okay, okay. Ich habe gerade überlegt, wo du gesagt hast, eine 8 vorne. Eigentlich wollte ich so eine knappe über eine 9 geben, aber ich wollte so 899, aber das wäre jetzt zu nah an deiner, deswegen kriegt er doch von mir eine 9. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Ja, Schnapszahl wegen der Schnapsfolge. Genau, also bei mir bleibt es auf jeden Fall drin. Bei mir auch. Fand ich sehr gut. Ich habe mir schon die Lieblingslieder rausgepickt und in die Stani-Playlist rein. Ich habe auch schon überall die Herzen verteilt, damit es in die Daily Driver-Playlist reinkommt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Hammer, das Imperium, das neue Album vom Krim 104 abgehakt. Hoffentlich kommt er dazu, die Folge zu hören. Vielleicht müssen wir den Podcast mit dem Zeitstempel schicken. So machen wir es auch. Und ich sage, der darf es nur anhören, wenn er es ganz anhört. Und dann am Anfang unser dummes Gelaber. Also, was ist das für ein Dorf? Was sind das für welche? Wäre schon witzig, wenn er es ganz anhört. Naja, aber dann machen wir den Bums mal wieder zu, würde ich behaupten. So sieht's aus. viel zu lang. Am Anfang der Kack-Polen-Flaggen-Effekt schon so richtig dulli erklärt. Vor allem sowas erklärt, was in dem anderen Podcast erklärt wurde. So, ja, hört euch doch ja, einfach okay, das wow. an. So richtig recycelt. Ja. Dafür kennt man uns. Nice. Ja, du hast gesagt, du hast einen Lifehack. Sag mal. Ja. Geht ganz fix. Okay. Und zwar bin ich stolzer Mikrowellenbesitzer. Mhm. Ja, und ich benutze auch meine Mikrowelle sehr gern. Und ich habe letztens was ausprobiert. Und zwar habe ich mir Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße aufgewärmt. So. Mhm. Und kennst du das, wenn du dir was aufwärmst und vor allem Spaghetti, die kleben so aneinander. Und dann ist es ganz arg schwierig, das so untereinander zu bringen, dass überall ein bisschen Soße dran ist und so. Ja. Ja, ein bisschen, finde ich, nervig, weil dann fliegt auch ab und zu mal irgendwas auf den Tisch und dann musst du das wieder aufputzen und bah, nee. Bäh. Habe ich gedacht, mache ich es mir ein bisschen leichter. Es ist ja nur ein bisschen besser. Es ist so ein mini kleiner Lifehack. Ja. Und zwar mache ich jetzt seit neuestem in meinen Teller Nudeln, Soße, Nudeln, Soße. Weil dann kann man einfach oben die Soße, die oben drauf ist, ein bisschen verteilen. Die würden auch, das wird auch alles super gut warm. Mhm. Und dann spart man sich das Ganze umeinanderschirren, weil wenn man das einmal auf den Kopf drehen würde, wenn man nur oben Soße drauf hätte, dann hat ja die Soße, liegt ja auf dem Boden und dann muss ja die Soße wieder hochholen mit dem Löffel und wah, nee. Sondern hast es ja schon einigermaßen gut verteilt, wenn du das ein bisschen stapelst. Wieso tust du nicht einfach, wenn du was übrig hast von deinem Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße, wieso tust du es nicht einfach schon vermengt mit der Soße in ein Gefäß und dann kühlen? Ja, aber wenn die Soße-Nudel-Verhältnis nicht stimmt. Oh. Ja. Dann hast du von Anfang an falsch kalkuliert. Ja, wahrscheinlich. Ja, so viel zu dem Thema. Okay, ja, ist interessant. Ja, das mache ich so. Aber wie kriegst du, die Nudeln sind ja trotzdem so, dass sie schlecht auseinandergehen, wenn sie kalt sind. Du machst ja zwei Schichten. Ja, genau. Und dann gehen sie besser auseinander, weil die Soße macht die ja ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen. Aber die sind doch ursprünglich auch in einem Gefäß zusammen drin. Ja. Nicht? Doch. Hey, ja, die kriegst du ja immer irgendwie auseinander, okay, mit irgendeiner Gabel, Zange, gedacht, was auch immer. Ich habe gedacht, das wäre das ursprüngliche Problem. Nee, das ursprüngliche Problem ist, dass du das ewig umeinander scheren musst. So. Das ist mein Problem. Okay, da habe ich gedacht, so mache ich das jetzt und klappt auch ganz gut. Hast du gewusst, dass man gerade, wenn man so eine große Menge an oder so ein, was in der Mikrowelle erwärmen will, was auf einem Haufen ist, dass es dann hilft, wenn man in der Mitte ein Loch macht? Ja, weil ich habe eine Tupper. Tja, da die hat in der Mitte ein Hubbel drin, dass alles am Rand sauber liegt. Okay, und das machst du bei im Fall von deiner Spaghetti-Lachs-Sahnesoße auch? Nee, ich stelle meinen Teller außer Mitte, weil eine Mikrowelle ist in der Mitte am schlechtesten. Oh. Ja. Okay, das ist ein weiterer Lifehack. Ja. 2 in 1, Leute. Gönnt euch die Lifehacks rein. Ja, was habe ich vorher gesagt, wieso wir überhaupt auf das Lifehack-Thema kommen? Du hast auch was. Und was war das? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Peinliche Pause. War glaube ich, nicht so wichtig dann. Nee, ich glaube, es war echt ein guter Lifehack. Meinst du, es war besser als mein Nudel-Lifehack? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dabei war. Aber es ist halt auch kein guter Lifehack, wenn man sich nicht merken kann. Von dem her hat deiner in dem Fall gewonnen. Alles klar. Wenn das hier ein Wettbewerb war. Ja, 1-0 für mich. Glückwunsch. Also ich glaube, wir machen heute mal nicht eine Überlänge-Folge. Es hat sich sehr kurz angefühlt, die Folge. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir über was geredet haben, aber... Einen kleinen Bonus gebe ich noch dazu. Ja, ich wollte gerade nämlich fragen, ob du noch was hast. Ja, und zwar wollte ich Grüße raussenden an die Telekom. Okay. Weil die haben gegönnt, die haben mir 4 GB extra gratis auf meinen vorhandenen Vertrag einfach für gar nichts drauf gegeben. Weißt du, wieso? Nee. Ich kann es dir ganz genau sagen, ja, weil ich habe seit heute wieder einen richtigen Vertrag abgeschlossen und im nächsten Monat bin ich dann immer in diesem Prepaid-Bums und muss gucken, dass ich am Ende vom Monat noch ein paar MBs übrig habe und so. Und zwar wurde jetzt das Gesetz gibt es schon länger, aber jetzt tritt es in Kraft und zwar darf die Telekom und auch Vodafone keine Verträge mehr anbieten, wo quasi bestimmte Anwendung, sowas wie Spotify und YouTube, nicht berechnet wird, weil das irgendein Problem mit der Netzneutralität hat, weil dann wird ja quasi gefiltert, was du genau anguckst, ist für dich ja sinnvoll, weil dann wird sie nicht berechnet, aber man will da nicht so genau drauf gucken und will das alles einslassen. Deswegen hat die Telekom ab jetzt Verträge, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Telekom, wie heißt es, Magenta Mobil L-Vertrag hast, mit Magenta 1, dann hast du einfach unlimitiertes Internet. Ja. Und das ist crazy. Und jetzt habe ich einen abgeschlossen für 15 Euro im Monat mit 20 Gigabyte. Nice. Und 5G, das hatte ich jetzt auch nicht. Ja, 5G ist killer. So geil. Weißt du, was das Problem ist? Bei mir auf der Terrasse hat man LTE ganz normal und wenn man bei meiner Einfahrt drüber hinwegläuft, hat man 5G. Stopp. Auf der Hauptstraße, wow. Toll, ey. Hätte sich 5G noch ein bisschen einen anderen Weg bahnen können. Ja, vielleicht machen sie noch den Saft auf von 10 auf 11 und dann ist maximal, dann kommst du bis zu deiner Terrasse hin. Alles klar, das wäre gut. Und dann kann ich auch wieder vorbeikommen, dann habe ich auch 5G. Ja. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe echt ein Problem mit den wenigen Gigabytes. Naja, aber das erzählen wir euch in einer anderen Folge. So sieht's aus. Also, macht's gut. Hört die Folge an, hört auch die nächste Folge an, wartet 2 Wochen, denkt dran, hört in der Zeit einfach die alten Folgen an, lasst es euch gut gehen und ihr bekommt schon mit, wenn wir wieder am Start sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.